Eine Motivation, da auch ein bisschen in die Geschichte zu schauen, ist, dass in der heutigen feministischen Geschichtsschreibung die Perspektiven auf Gewalt sehr, sehr einseitig meistens dargestellt werden. Also zum Beispiel so in der BRD ist Alice Schwarze einfach super einflussreich in der Geschichtsschreibung und da finden dann manche Bereiche der feministischen Bewegung einfach keinen Eintrag mehr in den Büchern und verschwinden so Stück für Stück, sodass der sozusagen defensive Umgang mit Gewalt, also wie kann irgendwie patriarchale Gewalt aufgefangen werden, relativ präsent ist und der offensive Umgang damit sehr verschwindet, sodass es zum Beispiel, ich glaube, insgesamt 3 Studien im deutschsprachigen Raum gibt, die sich mit offensiven, konfrontativen Mitteln beschäftigen und hunderte mit eben einem defensiven Bereich. Insofern ist es aber sehr spannend, sich gerade mit dieser Geschichte, die eher unsichtbar gemacht wird, nochmal auseinanderzusetzen, um über das Thema reden zu können. Und wir wollen uns ein bisschen auf die letzten 100 Jahre fokussieren. Ich könnte bestimmt auch länger machen, aber es wäre vielleicht einfach zu viel irgendwann. Und wir wollen anfangen mit dem Liberalfeminismus, also Anfang des 20. Jahrhunderts. Feministische Bewegung, die sich hauptsächlich darauf fokussiert hat, eben die Ungleichheit, damals der binär genannt, zwischen Frauen und Männern damit auszugleichen, dass eine rechtliche Gleichstellung versucht wird zu erstreben. Also sowas wie Wahlrecht für alle beziehungsweise für Frauen zu erkämpfen, mit der Annahme, dass das Patriarchat an sich auflösen würde. Da ist es sehr spannend, nach Großbritannien zu schauen, bei dem zuerst versucht wurde, mit so klassischen bürokratischen Maßnahmen Wahlrecht zu erkämpfen, also mit Petitionen, mit Anhörungen im Parlament. Nachdem das zu keinem Erfolg geführt hat, gibt es Gruppen in UK, die dann entschieden haben, militantere, im Sinne von konfrontativ-offensive Methoden zu nutzen und damit sehr erfolgreich waren. Das hat angefangen vor allem mit dem Einwerfen von Scheiben, ging aber auch später bis zum Sprengen von den Wohnhäusern von Regierungsbeteiligten, also nicht die Menschen selbst anzugreifen, aber denen ihr Eigentum in massivem Maßstab. Und die Kampagne wurde auch nicht vom Staat beendet, sondern nach eigener Entscheidung der Kampagne, weil der Erste Weltkrieg begonnen hat. Und die entschieden haben, dass sie da nicht sozusagen die Bemühungen im Kampf gegen Deutschland etc. zu schwächen. Und es gibt da ein Zitat von Emily Pankhurst, eine der Protagonistinnen der Suffragetten, also der Gruppen, die sich für das Wahlrecht eingesetzt haben, so nochmal kurz paraphrasieren kannst auf Deutsch. In diesem Zeitpunkt in der Geschichte scheint das Einwerfen von Scheiben das effektivste politische Argument zu sein. Genau, wenn dann so circa 20 Jahre später weitermachen. Es ist ein weiterer Punkt der Geschichte, der super wenig Beachtung findet, aber eigentlich super spannend ist. Jüdische Partisanen im Kampf gegen Faschismus. Würde ich mal kurz so 2 Beispiele nennen. In Frankreich gab es eine sehr starke Widerstandsbewegung, die explizit von jüdischen migrantischen Frauen getragen wurde. Vor allem aus Polen und Italien migriert nach Frankreich. Die sind leider sehr untergegangen in der Geschichtsschreibung, weil es der sozusagen staatlichen Geschichtsschreibung der Resistance nicht gepasst hat, dass die Namen nicht sonderlich französisch waren und dass sie eben nicht in diesen neuen französischen Nationalismus gepasst haben und deswegen auch eben bei diesen ganzen Zeremonien ausgeladen wurden, explizit nach der Befreiung Frankreichs und dann eben nicht zum Beispiel mit nach Paris einmarschieren konnten, da gab es so einen pompösen Einmarsch halt. Und auch in den ganzen Museen und Texten einfach keine Erwähnung finden. Es ist aber so, dass 2 dieser Gruppen in Paris und Lyon historisch die erfolgreichsten Gruppen waren, die am meisten die faschistische Infrastruktur getroffen haben und verhindert haben, dass irgendwie eben die Mordmaschine der Faschisten dort gut funktioniert hat und sie massiv behindern konnten. Und in diesen Gruppen haben halt eben Frauen eine massive Rolle gespielt und es war nicht nur ein Widerstand gegen Faschismus, sondern ging weit darüber hinaus, der besonders getragen wurde von Menschen, die auch davor schon politisch aktiv waren, vor allem aus einem kommunistischen Umfeld, die insofern eben auch für eine befreitere Gesellschaft gekämpft haben und auch zum Beispiel für eine Emanzipation von Frauen in diesen Gruppen sehr explizit eingestanden sind. Und man könnte sagen, auf jeden Fall eine implizite feministische Agenda auch mit drin hatten. Es gibt auch ein spannendes Buch dazu, was so ein bisschen so mit diesen Einzelpersonen Interviews gemacht haben, mit denen es sehr klar wird. Ein zweites Beispiel hierfür wo auch Frauen eine sehr explizite Rolle gespielt haben, war der jüdische Widerstand in den Ghettos, vor allem in Polen, aber auch in Litauen. Und dort war eben auch die Situation, dass unter faschistischer Herrschaft Männer nicht viel reisen konnten, weil sie entweder das Risiko hatten, zur Zwangsarbeit eingezogen zu werden oder, wenn sie als jüdisch erkannt werden, direkt gemordet zu werden. Und sich dadurch die Frauen deutlich besser bewegen konnten, außerhalb der Ghettos und unauffälliger waren, sodass sie zum einen massiv die Infrastruktur des Widerstands organisiert und getragen haben durch Waffentransporte, durch BotschafterInnen, KundschafterInnen, Aufträge und zum anderen auch die Hauptagitation vor Ort betrieben haben, also von Ghetto zu Ghetto gereist sind und dazu aufgerufen haben, den bewaffneten Widerstand gegen die Ermordung der Jüdinnen in Polen zum Beispiel zu organisieren, sodass unter anderem der Ghettoaufstand in Warschau, der eine der größten Aufstände und effektivsten Widerstandshandlungen gegen die Ermordung der Juden in Polen war, explizit von Frauen eben angestiftet und organisiert werden konnte. Auch da ist es so, dass viele Menschen politisch motiviert waren über den Widerstand von Faschismus hinaus und auch danach noch aktiv waren, dann allerdings mit der neuen Unterdrückung ähnlich wie in Frankreich gekämpft haben, weil sie dann eben nach der Befreiung vom Faschismus zum Beispiel als Kommunistin oder Anarchistin wieder verfolgt wurden von den darauf folgenden Regierungen. Danach kommt dann eher so eine historische Lücke, auch bedingt dadurch, dass entweder die Menschen in den verschiedenen Zeiten des Faschismus in Europa umgebracht wurden, sodass eben so eine Diskontinuität politischer Kämpfe entstanden ist. Die nächste größere Mobilisierung war damit dann in den meisten Ländern, gerade so im BRD-Kontext, in den 60ern. Und dann sozusagen als Begleitbewegung und daraus entstehend die autonome Frauenbewegung, die so auf den Studierendenrevolten in einer gewissen Weise beruht. Genau, also sozusagen mit den 68ern und den danach aufstrebenden verschiedenen Bewegungen der 70er Jahre entstand die autonome Frauenbewegung, die damit so die nächste größere Auseinandersetzung im breiten Kontext auch gerade mit patriarchaler Gewalt hatte. Dabei gibt es so vielleicht so zwei Bereiche, also zum einen so einen defensiver, solidarischer Umgang gegen patriarchale Gewalt, wo vielleicht so als zwei große Beispiele zum einen Frauen-Lesben-Gruppen als eine genderbasierte Organisierung zu nennen sind und zum anderen das Prinzip von Frauenhäusern, die europaweit hunderte bis tausende Orte geschaffen haben, wo Leute sich zurückziehen können und eben eine Chance haben, aus zum Beispiel Beziehungsgewalt, häuslicher Gewalt herauszukommen. Was da so ein bisschen wichtig zu erwähnen ist, vielleicht noch, dass das jetzt für die BRD gilt, aber zum Beispiel in der DDR einfach die Situation anders war, da dort zum Beispiel der Zugang zum Arbeitsmarkt für Frauen eher eine Selbstverständlichkeit war, genauso wie Kita-Plätze für Kinder, sodass die feministischen Kämpfe auch in der DDR stattgefunden haben, aber unter gänzlich anderen Vorzeichen, nur um da so ein bisschen nicht so BRD-fokussiert allein zu sein. Und insofern war die Auflösung der DDR und die BRD dann so in den 90ern schrittweise passierend letztlich eher ein Rückschritt für viele Frauen, die davon in der DDR gelebt haben, weil eben dann das wieder so eine Rückkehr in häusliche Aufgaben erzwungen wurde, weil es keinen Kita-Platz gab, weil der Arbeitsmarkt umstrukturiert wurde, etc. Was da auch ganz spannend ist, als so ein bisschen eine aktuelle Kontinuität zu diesen Prinzipien, gerade von Frauenhäusern, ist Sisters in Cut. Das ist eine Gruppe aus UK, United Kingdom, die sich darauf fokussiert, mit direkten Aktionen wie Besetzungen zum einen Freiräume zu schaffen, die auch irgendwie als sicherere Räume dienen können und die so mit einer feministischen Perspektive darauf zugehen und gleichzeitig darauf aufmerksam machen wollen, dass Prozesse wie Gentrifizierung gerade dazu führen können, dass Flint-Personen in Situationen von häuslicher Gewalt, von sexualisierter Gewalt festhängen, weil sie eben nicht die finanziellen Mittel haben, um in eine andere Wohnung ziehen zu können oder auch gar keine Wohnung zur Verfügung stehen, sodass sowas wie Sozialwohnungen, günstiger Wohnraum etc. eben auch eine feministische Perspektive haben müssen. Genau. Also wir hatten jetzt die Suffragetten, jüdische Partisanen und die autonome Frauenbewegung. Und dann kommen jetzt noch zwei Beispiele. So als letztes nochmal so vielleicht so einen Bewegungsaspekt, würde ich nochmal so auf queere Kämpfe eingehen. Das ist an sich auch relativ bekannt, eben dass zum Beispiel so ein wichtiger Beginn queerer Kämpfe die Stonewall Riots waren, die ja bis heute mit zum Beispiel den CSD manches mehr oder weniger noch daran erinnert wird, scheint oft vergessen, was es da eigentlich ging. Also dass damals als eine direkte Reaktion auf polizeiliche Repressionen gegen queere Menschen eben sehr militant vorgegangen wurde und die Polizei angegriffen und vertrieben. Und das war eben mehr als auch so ein spontaner Moment, sondern war durchaus eine sehr bewusste Entscheidung, wie Gruppen wie STAR gezeigt haben. STAR steht für Street Transvestite Action Revolutionaries. Zwei Protagonistinnen sind Marsha P. Johnson und Sylvia Riviera. Transfrauen, die sich eine sehr linke feministische Agenda gegeben haben, in direkter Solidarität auch mit militanten Gruppen, auch bewaffneten Gruppen zusammengearbeitet haben in den USA und die explizit bei den Stonewall Rights beteiligt waren. Und die versucht haben, eine Mischung aus sicheren Räumen durch die Schaffung queerer Hausprojekte, aber auch durch direkte politische Intervention mit Aktionen, Besetzungen und so weiter zu agieren. Und auf diesem Fundament aufbauend gab es dann in den Jahrzehnten danach auch die Bash-Back-Bewegung. Die grobe Entstehung ist, dass es so eine Hochzeit transfeindlicher, homofeindlicher Angriffe in den USA gab, die medial sehr bekannt wurden und daraufhin Menschen sich überlegt haben, wie sie darauf reagieren können und sich dann bewaffnet haben zur Selbstverteidigung zum einen, aber auch weitergegangen sind und zum Beispiel sich, also so Kampfsport gemacht haben, bewaffnet haben und dann so explizit queer sich in der Öffentlichkeit gezeigt haben, bis sie dort angegriffen wurden und dann die Leute eben vermöbelt, um sozusagen so eine Art Präventivkonfrontation einzugehen. Und zum Abschluss so ein bisschen auf die letzten Jahrzehnte, so ein bisschen aktuellere Beispiele einzugehen, in denen eben feministische Kämpfe auch mit einem sehr expliziten Verständnis von Konfrontation oder auch so Militanz es gibt, sind vielleicht als einer der größten Einflüsse für viele Kämpfe bis heute die Zapatistas, die in Südmexiko 1994 ein Autonomiegebiet ausgerufen haben. Und was vielleicht nicht ganz so bekannt ist, eben dass vor diesem Ausrufen der Autonomie es sozusagen eine Revolte in der Revolte gab, in der Feministinnen es geschafft haben, feministische Grundideen von Anfang an als Grundideale auch der Zapatistas durchzusetzen und damit auch eine Bewegung, die ja auch eine Verteidigung zum Beispiel gegen das mexikanische Militär durchgesetzt hat, von Anfang an unter feministischen Vorsätzen versucht hat zu arbeiten. Weiter wäre zu nennen, die Entwicklung von transformativer Gerechtigkeit als ein Ansatz, wie jenseits von staatlichen Institutionen mit zwischenmenschlicher Gewalt umgegangen werden kann, durch gerade queere und feministische Gruppen aus schwarzen Communities in den USA, wie Insight oder Critical Resistance, die aufbauen auf so einer abolitionistischen, knastablehnenden Perspektive. Und so als gerade ganz aktuelle Beispiele vielleicht nochmal zu nennen, Rojava mit der YPG als auch in militärischer Frauenorganisation oder mit der Azerbaijan und den Frauenfriedenskomitees als Strukturen in den Gemeinden selbst, die versuchen, zwischenmenschliche Gewalt, patriarchale Gewalt durch konkrete eigene Strukturen entgegenzuwirken. Insofern, das ist vielleicht so völlig verkürzter Abriss der letzten 100 Jahre mit ein paar Beispielen, wie verschiedene Bewegungen und verschiedene Protagonistinnen einmal auf patriarchale Gewalt reagiert haben, aber vielleicht auch eine Aneignung von Gewalt gegen Faschismus oder patriarchale Institutionen, gegen Queerfeindlichkeit genutzt haben. Und die Idee dahinter ist so ein bisschen zu zeigen, das ist keine neue Diskussion, es gibt geschichtliche Bezugspunkte in der gesamten Historie, wenn man danach schaut. Und die Theorie und Praxis ist an sich schon da. Und wir wollen nicht die Diskussion wieder von vorne anfangen, das Rad neu erfinden, sondern versuchen auch darauf aufzubauen und daraus zu lernen.